jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Kleiner 3 Podcasts. Ja, wir haben uns endlich zusammengefunden für ein Projekt, das wir schon eine Weile vorhatten, und nun hat es endlich geklappt. Man kennt das ja, wenn man einen Podcast plant, dauert dann so 1 bis 3 Jahre. Und jetzt sind wir hier, und zwar mit dabei ist die Anne. Hallo. Und die Annika. Hi. Die Nicole. Hallo. Und ich, die Luzi. Ja, und weil wir am Anfang sind von unserem Podcast-Projekt, haben wir uns auch überlegt, dass wir über Anfänge sprechen wollen. Und zwar unsere Anfänge im Internet. Die Anne hatte die Idee aufgebracht, und wie kam es dazu? Ja, also die kam tatsächlich auf, als ich neulich mich mit Jule getroffen habe, die heute leider nicht dabei sein kann, aber wo wir irgendwie uns dann eben auch angefangen haben zu unterhalten über, wie sind wir eigentlich zu diesem Internet gekommen damals, und auch festgestellt haben, dass das ja schon eine ganz andere Erfahrung ist, als es halt heutzutage irgendwie stattfindet. Und ja, das war dann so die Idee, vielleicht dieses Podcast-Format zu nutzen, um uns das natürlich auch gegenseitig mal zu erzählen. Also ich glaube, das wird auch ganz spannend, nochmal jeweils rauszukriegen, wie das bei euch so abgelaufen ist, so Schnittmengen sind und wo es vielleicht ganz anders war. Also auch, weil natürlich schon unterschiedliche Altersgruppen so mit reinspielen. Und deswegen kam die Idee auf, dann diese ja Internet-Anfangsgeschichten für den ersten Podcast zu benutzen. Und ja, ich steige dann auch direkt mal ein, ganz spontan vorbereitet. Bei mir, ich habe mal versucht, das so zu rekonstruieren, wann das war, und ich bin dann gelandet, das muss so 1996 gewesen sein, als halt wirklich jede pupsige Zeitschrift irgendwie vollgepackt war mit AOL-CDs. Also die wurden dann wirklich nachgeworfen. Stimmt. Ich weiß nicht, das ist noch ein Phänomen, ja. Ich weiß nicht mehr, wie viele Stunden da immer drauf waren, aber das war ja so eine begrenzte Zeit, die man dann eben nutzen konnte, um in dieses AOL-Netz zu gehen. Also das war ja auch wirklich nochmal dieses abgeschlossene Internet. Das war ja längst nicht dieses offene, wie wir es heute kennen. Das war ja insofern dann wirklich alles, was von AOL an Diensten angeboten wurde, konntest du halt benutzen, und gefühlt konnte man quasi komplett ohne Internetanschluss nur auf von diesen CDs leben. Ja, genau. Das war halt nie die andere Sache. Also zu der Zeit waren ja die regulären Anschlüsse, das war ja alles längst nicht, da gab es ja diese ganzen Flatrate-Modelle, und hast du nicht gesehen, das gab es ja alles überhaupt nicht. Ne? Und geschweige denn eine schnelle Internetverbindung. Genau, und damit habe ich angefangen. Die Sache war die, dass der Computer in unserem Haushalt, den hatte mein Bruder. Oh, den hat er nämlich zur Frechheit. Ja, den hatte er zur Jugendweihe, also das hat er sich einfach da zusammengespart gehabt, und hat sich den dann gekauft, und ich habe immer im Grunde so ein bisschen dann da mit über seine Schulter geguckt und mal ja auch Spiele gezockt und was es da irgendwie alles gab. Und dann eben, als die Zeit kam mit den LCDs, wurde das auch zunehmend für mich nochmal anders spannend. Weil ja eigentlich diese Vorstellung so, ich setze mich da jetzt ran und kann mich irgendwie mit allen möglichen Menschen, die das auch gerade nutzen, verknüpfen, das fand ich total faszinierend. Also das ist für mich auch tatsächlich heute immer noch so mit das Geilste am Internet, dass du einfach so im besten Fall halt gleichgesinnte Menschen mit einem Mausklick, mal ganz banal gesagt, so finden kannst. Ich glaube, ich habe das lange überhaupt nicht verstanden. Was genau dieses Internet ist. Dann fingen irgendwie Jungs in der Klasse an, darüber zu reden, und so, was? Yeah. Ich will doch nur spielen. Nee, ich glaube, in dem, was es so in der Gänze war und auch wo es herkam und alles, das hatte ich damals natürlich auch längst nicht erfasst. So, aber es war auf jeden Fall direkt so eine Faszination irgendwie da. Und ja, das hat halt dann dazu geführt, also, und das muss ich ja noch dazu sagen, wir haben das damals auch nur, konnten dann auch, als wir dann so Internetzugang hatten, auch nur mit Modem ins Netz gehen, also dieses berühmte Kruschel-Quietsch-Geräusch, was dann auch dafür sorgte, dass man natürlich dann auch eher eine langsame Internetverbindung hatte und selbstverständlich auch das Telefon nicht mehr benutzen konnte, weil die Telefonleitung dafür benutzt wurde. Das heißt, man musste dann immer entscheiden, geht man jetzt ins Internet oder muss man dringend telefonieren oder erwartet Anrufe oder so, weil wenn welche kamen und man war im Netz, dann hat man die natürlich nicht mitbekommen. Ja. Und es wurde ja schnell so teuer. Es war echt noch scheiße teuer, das muss man wirklich sagen. Ja, und bei mir hat halt die Nutzung auch zugenommen, als mein Bruder dann beim Bund war und ich natürlich öfter Zugriff hatte auf seinen Rechner als sonst. Wann war das dann etwa? Das kann ja im Grunde nur bisschen später gewesen sein. Also ich habe mal geguckt, also 98 war bei mir nochmal so eine einschneidende Phase. Das kann mit dem auch zusammenfallen, wo mein Bruder dann da war. Weil 98, es ist jetzt echt wieder so total, aber für mich hat tatsächlich dieses ganze, die Nutzung des Internets und wie ich dann eben auch gleichgesinnte Menschen getroffen bin und die gesucht habe, hatte immer wahnsinnig viel mit Musik zu tun, weil ich einfach schon immer ein großer Musiknerd war. Und 98 kam das Album raus von Placebo, Without You I'm Nothing. Und das hat mich total weggeblasen, weil ich irgendwie, ich hatte dieses Video gesehen von Pure Morning, das war die erste Single. Und das ist so mindblown, ja. Also vielleicht können wir das dann auch in irgendwelche Linklisten noch packen, damit Leute eine Vorstellung davon haben. Ich weiß nicht. Ich habe es auch schon lange nicht mehr gesehen, aber das hat mich total umgehauen. Und dann musste ich dieses Album haben und habe das irgendwie rauf und runter gehört, wie sich das so für einen Teenie gehört. Und dann habe ich halt angefangen, in diesem Internet nach mehr Infos zu der Band zu suchen und bin dann auch auf die hatten dann tatsächlich auch schon eine Website und so und hatten einen ganz wirklich super, super simplen Chat für Fans. Also das war wirklich eigentlich nur so ein Fenster, nix fancy und nur Text und ne? Das hatte man ja aber auch damals gerne mal auf Webseiten eben, genau. Dass es einfach so ein Fenster gab und da lief dann halt so ein Chat ab. Und das war's. So, ja. Man konnte einfach Name eintragen und los. Genau, total unspektakulär, auch nichts mit registrieren und den ganzen Krempel so. Und da habe ich dann eben angefangen auch, also Chatten war natürlich vorher auch schon diese AOL-Phase so das Spannendste und hat mich echt sehr sehr fasziniert. Aber da habe ich dann nochmal eben, ja, dann natürlich andere Fans kennengelernt und habe vor allem auch dann Englisch mit denen geredet, weil das waren ja eigentlich größtenteils eben Leute aus Großbritannien und also es waren größtenteils Großbritannien, weil mit einem Spanier hatte ich auch irgendwie zu tun, mit dem habe ich aber auch dann Englisch geredet. Also, und das war so spannend, wie man dann halt auch angefangen hat, sich mit bestimmten Leuten, wo man gemerkt hat, irgendwie da ist man so auf derselben Wellenlänge, sich dann mit denen dann zu verabreden, so mit wann hast du denn dann wieder Zeit und das passt bei mir nicht, da bin ich noch in der Schule und so. Und dann aber auch angefangen hat, so Mailadressen auszutauschen, um dann sozusagen außerhalb des Chats nochmal längere Sachen. Gott, ich weiß gar nicht, wann ich meine erste Mailadresse hatte. Das war so das wisst ihr jetzt tatsächlich auch nicht, aber das war auch die AOL-Adresse dann, genau. Ja. Aber wisst ihr noch, wie sie hieß? Also eure erste E-Mail-Adresse? Was für einen Namen ihr euch ausgesucht habt? Das ist eine gute Frage. Ja, ich weiß das noch und ich war total stolz darauf. Jetzt musst du es aber sagen. Genau, ja eben, ich war Fan von diesem Sänger, der hieß Tim Fischer. Und ich dachte, oh mein Gott, dann nenne ich mich Timmy-Fan. Ich fand das total großartig. Ich war so kreativ und ich weiß noch, war in einem Schrebergarten von meiner Oma da und hab mir das so und bin dann zu meinem Papa irgendwie gerannt und so, Papa, ich habe mir das jetzt schon ausgesucht. Ich weiß schon, wie ich heiße. Geil. Und genau. Aber auch wie geil, ne, dass du nicht mal auf die Idee kommst, so, ja, ich könnte ja meinen Klarnamen nehmen, so, sondern, nee, natürlich mache ich irgendwie was anderes, was mit mir aber zu tun hat. So. Also es ging mir nämlich auch immer so. Aber das war doch auch die Zeit, in der einem vor der Verwendung von Klarnamen im Internet und auch Adresse und so weiter total abgeraten wurde. Gut, das stimmt. Ja, ich glaube, mein Papa meinte das auch, so von wegen, du musst den Namen aussuchen und so. Ich weiß auch, eben. Ja, aber stell dir mal vor, du würdest heute Business-Mails machen mit Timmy-Fan. Oder vielleicht machst du es ja, ich weiß nicht. Wobei habe ich meine geheime Wobei ich glaube, da müssen wir auch noch sozusagen zeitlich so ein bisschen unterscheiden. Ich weiß gar nicht. Also ich hatte zum Beispiel dieses Bewusstsein mit, sag nicht deinen richtigen Namen. Ich glaube, so richtig hatte ich das nicht. In einem Chat hätte ich das, glaube ich, nicht gemacht, aber zum Beispiel für die E-Mail-Adresse. Ich glaube, das war schon total langweilig, mein Name at something. Und ich hatte gar nicht am Anfang AOL, sondern das war so ein, und ich weiß gar nicht, ob sowas heute noch so in der Form gibt. Das war ein lokales Netzwerk, das Rhein-Main-Net. Ach, ja, rein mein Net und und das hatte dann irgendwie mir mein damaliger Freund, der war da auch, der hatte das mir dann irgendwie dann einen Account eingerichtet. Ich hatte wirklich so wenig Schimmer, wie das alles funktioniert. Ich habe sogar, und das ist mir gerade eingefallen, als du Chatten gesagt hast, ich habe eine ganze Zeit lang noch gedacht, Chatten und Surfen sind irgendwie so zwei verschiedene Dinge. Also sozusagen, klar, das geht beides übers Internet, aber es gibt auch nur quasi nicht verschiedene Chaträume oder die können und oder dass die auf einer Seite sein können, sondern irgendwie, dass ich nur so dachte, es gibt Chat sozusagen. Okay. Und ich war das, glaube ich, fast tatsächlich das allererste, was ich gemacht habe, war, dass ich mit einer Freundin in ein Internetcafé gegangen bin. Und weil sie auf mich gesagt hat, wollen wir mal ins Internet gehen, so. Und das muss so 96, 97 gewesen sein. Und sie meint, das ist total lustig, da kann man so chatten mit anderen Leuten. Und sogar der Begriff Chatten war ja quasi neu. Und das war so, dass man da, und das war noch nicht so wie heute Internetcafés, wo man klar weiß, oft sehen sie ja so ein bisschen shabby aus und keine Ahnung, die Leute gehen da hin, weil sie gerade keine andere Möglichkeit haben. Aber da hatte man es einfach nicht zu Hause und dann ging der wirklich hin und das war so voll auf Cyberspace gestylt und das war irgendwie in so einer Art Mall und es war dann so offen, man konnte einfach so reinlaufen und da gab es tatsächlich so ein Virtual Reality Ecke mit so einem Ding, wo man so drin stehen konnte und dann bekam man diesen Virtual Reality, das haben wir natürlich nicht gemacht, aber das gab es da und das war, ich glaube, meine 90er-mäßigste Erinnerung aller Zeiten und dann fragte uns der Typ. Cyber. Ja, wir sind dann quasi dahin und haben gesagt, okay, eine Stunde Internet bitte. Und das hat, glaube ich. Aber nicht alles auf einmal. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, es hat sogar 7 DM pro Person gekostet oder so für eine Stunde. Das ist schon relativ viel gewesen. Ich weiß es aber nicht mehr so genau. Und der sagte dann, okay, wollt ihr surfen oder chatten? Und deswegen waren das waren für mich diese zwei Dinge, weil er hat uns das ja dann eingestellt. Ach so. Ja? Er hat dann irgendwie so, nee, chatten. Und dann hat er irgendwie uns dann den einen Rechner fertig gemacht, sodass wir quasi, dass da so ein Fenster auf waren und dann konnten wir irgendwie loslegen. Ja. Und deswegen habe ich halt auch gedacht, es gibt nur dieses Chatten und das ist dann halt so ein Fenster und dann fängt man an. Ja, ja. Ja, ich meine, das war wirklich, ja, später habe ich dann das ein bisschen besser gerafft, aber. Ja. Genau, ich habe das mit dem Chatten, es gibt sozusagen nur einen Chat, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe mich in der 5. Klasse mit einem Freund verabredet im Chat und dann sind wir nach Hause gegangen und dann sind wir jeweils eher in seiner AOL-CD und ich glaube, ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, also entweder war ich im Harry Potter Fan-Chat oder ich war bei Yahoo oder so und dann saßen wir jeweils in unseren Chatrooms und warteten darauf, dass der andere in den Chat kommt. Oh nein, ja, weil man so sagt, wo bist du denn? Ich bin doch auch im Chat. Genau, du bist eher nicht im Chat. Ja. Ach geil, das ist ja echt lustig. Nee, also ich meine, wie gesagt, bei mir hat dieses ganze Chatten, also das war so das Spannendste an der AOL-Geschichte natürlich und ich weiß gar nicht, ich glaube, das war auch so nach Region oder Stadt konnte man das machen. Ja, und man konnte auch dann Interessen angeben. Und genau. Ich glaube, so Chaträume suchen, das habe ich irgendwie auch, daran erinnere ich mich auch. Ja. Dunkel. Und ich weiß nicht, es war für mich halt auch, dieses sich erstmal reinfinden, so war ja bestimmt die Kommunikation dann nochmal anders, so ein bisschen anders war, weil manche Leute haben dann auch schon angefangen, so Akronyme zu benutzen und sowas. Mhm. So, sagte man da schon LOL? Ja, nee, Roffel eher. Und ich erinnere oder mich. Oder dieses, du machst halt zwischen den Sternchen so Lach. Ach genau, Grins. Oh mein Gott. Ja, so aber das, und natürlich die Emoticons, so, ne? Ja, okay, stimmt. Ja, und natürlich die Smileys und so, ne? Mhm. Das war eher so, glaube ich. Ich erinnere mich, dass meine Mama, die ich habe gesagt Irk. Also oh, IRC, ja. IRC, meine Mama beim IRC und Irk ist auch schön. Aber ich weiß nicht, ich sag Irk. Ich sage auch heute noch Irk. Echt, ja? Ja, ich glaube, es sagen viele Irk. Ach, lustig. Ja. Also natürlich kann man auch IRC sagen, aber ich glaube, das ist. Na, ich habe lustigerweise immer IRC-Chat gesagt, was ja totaler Quatsch ist, weil das C steht ja für Chat. Das war auch so, ah ja. Und die hat da sich unterhalten mit Leuten auf Englisch und die haben tatsächlich LOL gesagt und das war total interessant, also über ihre Schulter zu gucken und dann zu fragen, was heißt denn das eigentlich und dann übersetzt zu bekommen, okay. Ja, gibt's ja auch die Klassiker, wo dann irgendwie Leute denken, das heißt lots of love oder sowas. irgendwie was ganz Trauriges schreiben und dann LOL dahinter so. Das ist schon so. Ja, nee, so be right back und sowas habe ich da, glaube ich, gelernt. Oder so away from keyboard. Away from keyboard, ja. So solche Geschichten. Und ich weiß nicht, also was ich halt schon krass fand, war dann, also dieses auch Age, Sex, Location, so ASL, was, dass du dann quasi direkt immer abgefragt wurdest, wenn du mit bestimmten Leuten in Kontakt getreten bist, damit die dich halt einordnen konnten, ne, dann so und wenn dann so klar war, du bist weiblich, dann schon auch eine bestimmte Menge Männer oder Jungen da irgendwie anfing zu kommunizieren Und ja, also ich fand das damals auch ganz nett, um so ein bisschen auszutesten, dieses Ganze so mit Flirten und so weiter, weil ich mich das dann offline noch nicht so getraut habe oder einfach noch nicht so sicher war, was das irgendwie anging. Da war dann natürlich diese Online-Welt irgendwie auch so ein schönes Testgelände irgendwie dafür. Andererseits sind dann da auch Sachen passiert, wo ich so dachte, nee, also wenn das immer so ist, dann will ich das gar nicht mehr. Ja, ich finde das ganz interessant. Also wenn man, wann immer ich mich mit irgendwie Frauen vor allem da so drüber unterhalten habe, oder auch, was wir schon so bei Vorabgedanken irgendwie festgestellt haben, dass das doch irgendwie eine sehr sozusagen gegenderte Erfahrung ist. Ja. Also vor allem, weil ja die Vision und schon damals immer sozusagen dieser Gedanke, ha, im Internet weiß niemand, ob du ein Hund bist oder ja, und natürlich konnte man sozusagen sich irgendwie alle möglichen Pseudonyme geben und das kann man auch heute noch, aber wenn du sozusagen, wenn klar erkennbar war, dass du eine Frau bist, dann wurde man, oder ein Mädchen, waren wir ja dann vielleicht eher noch, dann wurde man ja auch schon irre schnell irgendwie ja angeflirtet oder zumindest, ich meine, ich will gar nicht sagen, dass das immer gleich so super unangenehm oder übergriffig war, aber es war einfach sozusagen von Anfang an präsent für mich. Und das war natürlich, ja, ich war da ja auch Teenager, als das dann so anfing und das war bei mir, waren es dann auch nur Deutsche, also ich Chats und so und also ich weiß gar nicht mehr genau, wie man das war, kommt mir heute im Vergleich kommt es mir eigentlich alles so ein bisschen harmloser oder so ein bisschen unschuldiger noch vor, weil es so ein Vortasten war. Aber es ging immer schon so in diese Richtung und man war natürlich auch neugierig und hat dann so ein bisschen mitgemacht und es war ja auch irgendwie, ja, es war spannend. Aber es ist schon relativ eindeutig, ne? Ja, aber lustigerweise hatte ich auch diese Flirtgeschichte eher in diesem AOL-Kontext. Also auch bis hin zu eher nicht so schönen Erfahrungen. Also war dann irgendwie einmal habe ich dann, also ich habe nicht wirklich viel rumgespielt mit meiner Identität, so wie ich das gekonnt hätte, ja. Aber ich habe mal irgendwann gesagt, so ich habe halt rote Haare statt blonde. Und dann fing der Typ irgendwie an mit so, Rothaarige sind ja besonders heiß und irgendwie den ganzen Quatsch. Und ich dachte so, was zur Hölle will der jetzt von mir? Ich so, nee, ich muss weg. So. Und hatte tatsächlich auch einen, mit dem ich so ein bisschen intensiver irgendwie geflirtet habe. Also es war dann auch mit nochmal per Mail zusätzlich und so weiter. Und das war eigentlich alles ganz nett und harmlos. Und irgendwann schickte der mir so aus heiterem Himmel, obwohl ich das auch, glaube ich, vorher sogar gesagt hatte, will ich gar nicht, schickte er mir ein Foto von sich. Und dann habe ich alles abgebrochen, weil ich so dachte, nein, du hast meine Fantasie kaputt gemacht. Also das wär total okay gewesen, so ohne ein konkretes Foto zu haben. Ich hätte das einfach nur, das, ja, das voll gereicht, Foto. Genau. Nein, es war jetzt nicht wirklich wahnsinnig schlimm oder so. Und war jetzt auch kein Dickpick. Das war tatsächlich, oh Gott, nee, das wäre nochmal eine ganz andere Geschichte gewesen. Nee, es war einfach er und er wollte da irgendwie romantisch sein. Er hat mir auch mal diese Essie-Rosen geschickt. Ja, also ja, haufenweise. Okay. Aber irgendwie dachte ich so, oh nee, und vor allem, ja, ich habe da auch schon schnell gemerkt, so nee, ich habe ja eigentlich gesagt, ich will das anders und er hat jetzt diese Grenze irgendwie auch überschritten und dann war das so, oh nee, das ist doof. Aber in diesem Musikchat-Kontext war es für wirklich kein Flirten bis wenig. Und sonst eher so dieses, so wirklich sich auf dieser Nerd-Ebene so austauschen. So, wir wissen alles zu dieser Band und überhaupt. Ich meine, mit dem einen in Placebo-Chat habe ich tierisch abgenerdet über die Bram Stokers Dracula. Weil ich auf Vampire so stehe und dann auch irgendwie das zu der Zeit gelesen hat und so. Und also sowas. Oder ich habe in dem Chat auch kennengelernt oder habe ich von Buffy erfahren, dass es diese Serie gibt und hatte immer noch diesen Eindruck von, die ist ja so teeny und zu, also nicht, dass ich selber ein Teenie war, aber ne, da geht's nur um Mädchen und Jungs so ungefähr, nur halt, dass der Junge Vampir ist, sondern dann hat mir einer gesagt, nee, guck dir das mal an, das ist voll gut und probier das mal aus. Und dann habe ich das tatsächlich angefangen zu gucken, wegen dieses Chats von Placebo. Und jetzt ist irgendwie meine Lieblingsserie schlechthin. Also so kann es passieren. Ich denke mal, das ist auch vielleicht eher so gewesen, wenn man eher auf so einem bestimmten Grund, also wenn man so ein gemeinsames Thema hatte und man trifft sich auch wegen dieses Themas in diesen Chaträumen, dann war das vielleicht ein bisschen anders. Ich bin tatsächlich echt so ich immer vollkommen ohne Plan in irgendwelchen komischen Chaträumen gelandet, einfach nur so aus Neugier und was ist das denn hier und wo ich denke auch die Leute echt so aus Langeweile oder eben Kontaktsuche dann auch sowieso schon da waren. Also ganz, also meine ersten Schritte da waren immer super, ja, random, irgendwie zufällig. War das, Nicole, bei dir, du hast ja schon erwähnt, Harry Potter Fanchat, der ist ja irgendwie auch so ein bisschen berühmt. Ja, aber das war erst legendär schon. Ja. Sehr, sehr viel später, als wir eine Flatrate hatten. Also das, also gepriesen sei die Flatrate, die erste Flatrate und die Erleichterung der Flatrate und das ISDN und so weiter. Ja. Aber mir fing das, ein ganzes Stück vor dem Harry Potter Fanchat an, also ich glaube, wir hatten unseren ersten Computer, es war dieser erste Computer von Aldi, dieses große Ding, wahrscheinlich 98. Ich hab das jetzt nicht nochmal recherchiert, da war ich wahrscheinlich ungefähr 11. Und sozusagen der Computer erstmal geplant ohne Internet, weil es ja viel zu teuer. Und dann habe ich im Prinzip nur die Monster Truck Demo gespielt und das hat mir auch gereicht. Aber da war halt das Internet so im Gespräch und spielt im Fernsehen auch eine Rolle. Und ich erinnere mich, dass ich wenn im Fernsehen oder irgendwo Internetseiten erwähnt wurden, ich mir die in meinen Schülerkalender aufgeschrieben habe. Für den Fall, dass ich sie mal brauche, dass ich sie ja nicht vergesse und so nicht, dass ich sie nicht mehr wiederfinde. Ganz früh das Prinzip des Bookmarkens erkannt. Genau, genau. Also das keine ist total Ahnung. Adorable. Ja. Ich weiß nicht, so. Analoges Bookmarken. Genau, genau. Also keine Ahnung, so vom Hessischen Rundfunk, von irgendwelchen Sendungen, dann hatten die eine Internetseite und ich so aufschreib, ganz wichtig. Und ich habe aber im Videotext oder Teletext habe ich Internet geübt damals und habe sozusagen, als wir noch keins hatten und wir wussten, es war viel zu teuer, bin ich dann so von Seite zu Seite gehüpft und habe gesehen, wie man so ja immer weiterkommt und dann überhaupt nicht mehr weiß, wo man am Anfang war und dann aber auch immer auf Erotikseiten landet. Und das war schon eine ziemlich gute Vorbereitung auf The Internet is for the Internet, porn. Yes. Ja, Videotext, das ist, ja. Ja, stimmt, das ist so eine frühe Erfahrung. Ja, aber gerade dieses auch non-lineare Lesen, so also genau. Wirklich über die Links dann immer zu dem nächsten kommen, was dich interessiert und meistens hast du ja dann doch wieder irgend noch einen weiterführenden Link, also das ist ja total, das hat mich auch schon immer fasziniert und das ist ja eigentlich auch viel natürlicher, wie unsere Gehirne funktionieren. Deswegen hat man ja manchmal, glaube ich, auch dieses Ding mit, ich bin jetzt in ein Wikipedia-Loch gefallen, weil ich irgendwie eine Sache eigentlich nur angucken wollte und dann habe ich mir noch 50 andere angeschaut, weil das irgendwie so spannend war, dass man immer so von Hölzchen auf Stöckchen kommt quasi. Und auch total offen, zu was man so kommen kann. Also gar nicht was Spezielles gesucht, sondern so einfach mal, gesurft. Ja. Aber so der Anfang, der war, oder wolltest du was sagen? Ja, nee, ich erinnere mich, ich hatte die gegenteilige Erfahrung. Ich weiß noch, dass wir in den Ferien irgendwie war so, jetzt irgendwie das Internet kostet jetzt gerade nichts oder was auch immer und keine Ahnung. Und dann saß ich davor und habe meine E-Mails abgecheckt und dann war ich so fertig. Und dann dachte ich so, und jetzt? Deswegen, also ich, ja. Das ging mir aber auch ganz lange so. Also, dass ich keine richtigen Nutzungsroutinen hatte oder so. Das war so da und ich wusste, ich kann da vielleicht mal was nachschauen. Ja. Also, aber vieles wäre ich euch nicht auf die Idee gekommen, dass das vielleicht im Internet stehen könnte. Teilweise stand es ja auch noch nicht im Internet, also Sachen hatten vielleicht noch keine Webseite oder da stand noch nichts wirklich Spannendes drauf und ich hatte nicht so, also das, ja, wie es heute ist, dass man irgendwie da ja auch ganz automatisch so alles drüber macht, das klar, so war es natürlich noch nicht, aber ich glaube, ich habe es auch noch weniger genutzt, als ich hätte nutzen können, weil ich irgendwie so nicht so eine richtige Vorstellung davon hatte, wofür eigentlich. Also da war ich schon eher Spätzünderin. Ich meine, auch man hatte dann eine E-Mail-Adresse, aber niemand, der einem schrieb. Genau, so wie ich früher mal so einen Schuhkarton an meinem Kinderzimmer, an meiner Kinderzimmertür hatte mit einem Schlitz und niemand mehr geschrieben hat. Ja, das, das war ja das Geile. Bei AOL immer dieses, Sie haben Post. Also das hast du ja eher total gefeiert, wenn dann mal was kam, als so heutzutage, wo du denkst, oh, so viele E-Mails, wie kann ich das jetzt irgendwie bitte mal alles ignorieren? Oh ja, ich erinnere mich an so, wenn man dann so gewartet hat, ich hatte dann halt Brieffreunde, Freundinnen und dann habe ich halt immer auf E-Mails gewartet, wie ich halt früher auch immer zum Briefkasten gerannt bin und geguckt. Und dann nicht klar, so, was ist, ich teilweise 5-6 Mal hintereinander nochmal schnell reingeguckt. Ja, genau. Fresh. Immer dieses Internet an, E-Mails holen. Und dann wieder keine raus. E-Mails, genau. Internet wieder aus. Genau, auf jeden Fall. Ja, aber was mir noch eingefallen ist zum Chatten, also ich habe das Internet auch viel genutzt, um zu chatten und ich erinnere mich auch an, also so, weil ich nicht auf Englisch, ich habe da gerade angefangen Englisch zu lernen, auf Englisch gechattet habe, habe ich in so deutschen Yahoo Channels gechattet und da war, glaube ich, ich habe versucht mich zu erinnern, wieder die Frage, weil ich glaube, es war M-W Fragezeichen. Oh und ja, so, MW, das war ja. Was sowas eingeleitet hat und dann die Frage CS Fragezeichen. Mhm. Ah, Sex, genau, genau. Und ich habe dann aber tatsächlich, ich war da nicht so, wie heißt das, put off, sondern ich fand das ganz interessant und ich habe das dann auch ausprobiert und ich habe das voll zu meinem Vergnügen genutzt. Also ich war wahrscheinlich so ungefähr 13 und ich habe mir sogar extra Accounts, Cybersex-Accounts angelegt und bin dann, habe ich tatsächlich eingeloggt, nur um zu chatten und Nicole, ich bin jetzt großartig. Ich finde das auch super. Also ich glaube nämlich letztendlich, also was ich, so war glaube ich das, was ich meinte mit diesem so, letztendlich war das schon auch ein gutes Testgelände eben für diese Sachen, die, wo du offline eben noch nicht so das vielleicht ausleben konntest, ja, oder ne? Und, also auch nicht, und auch nicht wolltest unbedingt. Genau. Also genau. Sozusagen, das ist ja was anderes, als über sich Dinge vorzustellen oder darüber zu schreiben. Ja. Mit einer Distanz. Mit einer Distanz, ohne irgendwie, ja, irgendein ein Risiko und du bist schön safe in deinem Zimmer und ja. Genau, und ich meine heute Tinder und wie sie alle heißen, das ist ja im Grunde nichts anderes. Also. Naja, da war ich viel zu naiv. Also ich habe in der Zeit eben gerade irgendwie mal gecheckt, dass man Sex auch hat, wenn man vielleicht keine Kinder gerade hat. Und ich habe jetzt auch so ein bisschen zurück überlegt und dachte auch so, ja, wahrscheinlich kam das bei mir auch, diese Fragen und so. Und ich habe sie, glaube ich, so total komplett naiv einfach nicht beantwortet oder überhaupt nicht gecheckt, was denn, wenn denn jemand zu mir gesagt hätte, CS hätte ich nicht gecheckt. Und habe dann so über meine Bücher geredet oder ach, schön. Ach. Ja, aber den IRC, was hattest du denn da für einen? Also ich selber hatte keinen, das war tatsächlich was nur meine Mama gemacht hat. Und die hat da auch, ich glaube, die hat da auch Männer kennengelernt und dann aber auch sich mit denen im Real Life auch getroffen und so Freundschaften entwickelt und so. Und da habe ich wirklich nur über die Schulter geguckt. Das habe ich nämlich nicht verstanden, wie das funktioniert. Aber die wurde dann tatsächlich auch chatsüchtig. Mhm. Und dann ging das, war das tatsächlich ein Konflikt, wann kann ich denn endlich dran, Mama, ich will auch mal. Also sie hat den quasi so besetzt, den Rechner dann. Genau, ne? genau. Das ist ja lustig. Ich bin heute noch immer froh, wenn meine Eltern es mal schaffen, mir eine SMS zu schreiben. Mit Smiley. Nee, also meine Eltern haben sich damals auch echt noch gar nicht dafür interessiert. Ist heute aber auch anders, also. Nee, ich warte immer noch. Also ja, die haben so eine E-Mail-Adresse zusammen und da ist dann aber immer irgendwas kaputt gerade. Mm. Und nee, wir müssen da mal jemanden kommen lassen. Die sind da echt, die haben da einfach nicht so ein Interesse dran. Ja, ist ja auch, ich finde das ganz süß, weil meine Mama damals sozusagen die Vorbereiterin in unserer Familie war und ich glaube auch auf ihren Impuls hin wir auch Internet bekamen und unser Internet sich verbesserte und wir eine Webcam bekamen und so weiter. Mhm. Und sie aber jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, wie Twitter funktioniert. Und es ist alles so fremd. Und ich aber sie ganz anders in Erinnerung habe in der Richtung. Also quasi so Internet, ja, aber halt bis zu einem bestimmten Stand. Genau, ja. Genau. Während ich das Gefühl habe, dass für mich das Internet tatsächlich erst richtig losging mit StudiVZ letztens. No. Echt? Nein, ich war davor schon in so ein bisschen Foren und so, also aber wie gesagt, ich hatte vielleicht das erste so 98 und dann war das aber jahrelang halt so, ja, für Mails und und mal was nachschauen, aber ich weiß nicht. Und okay. Und irgendwie ja so, dann fing ich halt an zu studieren, 99 fing ich an zu studieren und dann dann hat man halt da so Bücher recherchiert oder sowas. Da gab es dann schon einen Bibliothekskatalog, solche Sachen gab es natürlich schon und das brauchte man dann auch. Aber ich meine, du brauchst es ja sogar fürs Studium noch kaum. Es gab keine. Das stimmt, ja. Keine, also wir hatten auch teilweise Wikipedia nicht. Ja, ja. Und wir hatten diesen einen noch ja etwas jüngeren Dozenten und der hat dann tatsächlich irgendwie so Yahoo Groups für die Seminarorganisation benutzt und es war echt für alle so, okay, wow, wir müssen uns da jetzt anmelden und so und ja, und das fanden wir aber schon eigentlich toll. Ich hätte gern sowas mehr gehabt, aber es ging sehr langsam los bei mir und dann, ja. An Yahoo Groups erinnere ich mich auch und da war ich in Harry Potter Fanfiction Yahoo Groups und in Wicca Yahoo Groups und an was ich mich eben auch erinnere, wofür ich das Internet ganz viel benutzt habe und euch auch fragen wollte, wie das bei euch war, um Internetseiten zu erstellen. Also ich erinnere mich ganz früh Yahoo GeoCities. Oh ja. Und ich halt auch gedacht habe, dann kann man halt auch wirklich wie eine Internetstadt bauen, keine Ahnung, wie so ein Haus, und auch versucht habe, da so ganz große Bilder einzubauen, und es hat halt irgendwie nicht funktioniert. Ich habe nicht gecheckt, warum. Und dann Beep World. Ah. Oh mein Gott. Habe ich selber tatsächlich nie benutzt. Also ich weiß, dass es das gab, aber ich habe das tatsächlich nie genutzt. Aber hatte auch irgendwie keinen Bedarf, muss ich gestehen. Nee, nicht so richtig. Ich glaube, das Erste, was ich wirklich gemacht habe, war halt mein allererster Blog. Also als ich dann so langsam mal erfahren habe, was ein Blog ist und dass es das da jetzt gibt und man kann da irgendwie was ins Internet schreiben. Und da fand ich, den Gedanken fand ich schon sehr faszinierend. Aber ich glaube, auch sowas wie Beep World wurde, glaube ich, zu derselben Zeit so größer. Oder? So Mitte der 2000er? Früher, das war früher. Also da bin ich also GeoCity war auf jeden Fall früher schon, aber... Genau, GeoCity, glaube ich, ist so Jahrtausendwende noch gewesen. Und ich glaube, Beep World war so... Ich glaube, am meisten habe ich es genutzt so um 2001 rum. Und dann aber teilweise auch als Internet-Tagebuch benutzt, nur nicht so... Es war halt nicht so intuitiv wie Blogs. Da warst du ja richtig früh mit dabei. Ja. Also, weil... So mit selber was im Internet machen, ich weiß nicht, ich glaube, das fing alles erst bei mir so Mitte der 2000er an. Mit der erste Blog hatte ich, glaube ich, 2005 bei TodayNet. Das hat noch gekostet damals, wenn man irgendwie mehr als 3 Bilder irgendwie auf seinem Blog haben wollte, dann ja. Und so extra. Ja, das war auch, weil das Einzige war, was ich kannte, weil jemand anders das hatte und ich wusste nicht, dass es noch andere gibt. Ja, über irgendwen kann man Blogspot angefangen. Ja, oder blog.de erinnere ich mich auch irgendwie. Ja, kommt mir gerade in Erinnerung, ich habe mit 14 ein Praktikum gemacht, wie wir ja alle irgendwie eins machen mussten, und das bestand bei mir darin, dass ich irgendwie in so einem Büro, ich weiß bis heute eigentlich gar nicht, was die so richtig gemacht haben, irgendwas mit Computer. Und was hast du bei deinem Praktikum gelernt? Ich weiß auch nicht. Nee, und ich wurde in diesen Raum gesetzt, der hatte halt einen Computer, und da wurde ich dann alleine gelassen. Und so wurde mir auch dieses Praktikum tatsächlich auch empfohlen, lustigerweise. Mein Papa war Informatiklehrer. Und irgendein Schüler hatte das von ihm mal gemacht und er meinte, das war voll toll, weil da hat er ganz viel gelernt. Ja. So über einen Computer. Und bei mir ist das dann darin geendet, dass ich mir das irgend so ein Buch von meinem Papa ausgeliehen habe und dann tatsächlich meine erste Website zusammengehackt habe. Also jeden Tag in diesem Büro vor dem Computer. Und dann dachte ich noch, oh mein Gott, ich will nie wieder was mit Computer machen. Ganz doll schlimm, jeden Tag vor dem Computer zu sitzen. Lol. Kannst du noch mal sagen, was du jetzt in deinem Buch machst? Ja, ich sitze jeden Tag vor meinem Computer. Super. Ja. Ja, Blogs hatte ich, glaube ich, auch so 2005, da bin ich nach Schweden gegangen für ein Austauschjahr und dann habe ich halt auch das entdeckt und gesucht, aber ich habe halt, mein Problem war, dass ich, oder jetzt im Nachhinein für meine Internetgeschichte finde ich, dass ich halt so von Plattform zu Plattform gehüpft bin und immer wieder was Neues angefangen habe, also Blogspot, und bei Today war ich nie, das waren die coolen, habe ich nicht ganz verstanden, wie das funktioniert, aber wenn es bezahlt werden musste, dann verstehe ich auch, warum ich da nicht war. Die Elite nicht bei End will? Ja. Stimmt, das auch. Und MyBlogger und genau, blog.de, und dann gab es halt diese ganzen Teenie-Blogs, die auch so tolle Templates hatten, und dann habe ich sozusagen in diesem Austausch, ja, glaube ich, 5 verschiedene Blogs durchgemacht. Okay. Ich habe auch immer wieder neue angelegt, weil dann irgendwie, oh, da kann man was anderes machen und ja. Nee, bei mir war das so, ich habe auch lustigerweise ja eben auch mit meinem Ausland Semester in Norwegen angefangen zu bloggen, einfach weil ich dann dachte, es ist ja viel praktischer, als diese Massen-E-Mails zu schicken und dann wissen alle Leute, was los ist. Das ist voll gut. Und dann habe ich aber auch in der Zeit noch mehr angefangen, auch in deutschen Blogs zu lesen und bin da irgendwie in diese bestehende Blogosphäre da auch so eingetaucht und war dann irgendwie so angefixt, dass als ich dann zurückgekommen bin aus Norwegen, irgendwie dachte, okay, jetzt will ich gerne mein eigenes, also war ja auch mein eigenes Blog, aber jetzt will ich gerne irgendwie noch mehr was haben, was jetzt nicht so themenfixiert auch ist. Ich meine, das war zwar einerseits angenehm, weil dann war so klar, okay, ich schreibe mein Auslandssemester, aber ich wollte dann was Neues anfangen, um über alles zu schreiben, was mir gerade irgendwie durch den Kopf geht. Und hat mir dann mein damaliger Freund eben dann auch WordPress direkt empfohlen. Dann haben wir da zusammen das Design erstellt und alles. Wow. Ja, da war ich dann auch ziemlich schnell. Ja, bei WordPress. Und ich habe das von Anfang an als tatsächlich als Tagebuch benutzt. Und das ist dann auch, war mir dann auch echt peinlich. Mhm. Irgendwann auch so eben diese blog.de-Sache. Und ich war dann auch, ich war dann die Erste, die es benutzt haben, aber dann meine Freundinnen aus der Schule haben das dann auch alles benutzt. Mhm. So, und dann haben wir das so zusammen und haben dann immer aufeinander dann irgendwie, weiß ich nicht, Bezug genommen und so, aber wirklich so richtig wie Tagebuch geschrieben. Ich dachte, krass. Also wirklich den ganzen Schulalltag dort ausgebreitet. Das und ist so lustig. Teilweise. Ich meine, Post-Privacy können sich hinten anstellen, ja? Das, been there, done that. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Also das war dann auch nicht so klar, ne? Wer liest das? Oder wenn dann mal ein Kommentar kam von jemandem, den man nicht kannte, das war dann so, what? Ja, ja, genau. Also so, wie finden die denn deinen Blog? Und dann kam auch immer die Frage von meiner Mama, ja, wer ist denn so und so? Und das zieht sich bis heute lustigerweise. Und ich so, ja, weiß ich gar nicht. Ich finde es jetzt aber schon ganz interessant, weil man auch merkt, dass wir ja halt auch innerhalb unserer kleinen Gesprächsrunde hier ja dann schon fast so ein kleines Generationenunterschied haben. Also, weil in den 2000ern waren wir halt, Anna und ich, schon im Studium und, ja. Und ihr wart in den 2000ern in der Schule und halt zu Schulzeiten spielten halt natürlich irgendwie Blogs oder irgendwas noch gar keine, also wie gesagt, ich habe ja 99 Abi gemacht und ich weiß, dass in den letzten Schuljahren schon mal jemand was von Internet erwähnt hat und ein paar Jungs hatten dann irgendwelche E-Mail-Adressen oder keine Ahnung oder so, aber nur so als, wie gesagt, da hat man auch noch nicht genau verstanden, was es eigentlich ist, aber was einer meiner frühesten, abgesehen von diesem, wir gehen ins Internet-Café, um ins Internet zu gehen, war, dass irgendwann in der 12. oder 13. Klasse haben wir dann irgendwie, es war Gemeinschaftskunde, also quasi Politik, und wir sollten alle so eine Art, damals haben wir es Referat genannt, aber wir haben das nicht vorgetragen, sondern es war mehr wie so eine Mini-Hausarbeit über ein Entwicklungsland, so. Such dir ein Entwicklungsland aus und schreibe darüber. Und ich war damals so stolz, weil ich habe dann über Sierra Leone geschrieben und ich meine, zu dem Zeitpunkt gab es da auch schon total krasse Konflikte und ich habe damals dann zum allerersten Mal tagesaktuelle Sachen im Internet auf sozusagen ja Zeitungsseiten recherchiert über den politischen die politischen Konflikte in Sierra Leone und war so unglaublich stolz darauf, dass ich was hatte, als ich das abgegeben habe, das vom Vortag war. Ja, ja, das war krass. Ich war mind blown, wirklich. Das war, und dann hat er mir irgendwie nur 9 Punkte gegeben, also und ich bin vorhin habe mich beschwert und habe gesagt, ich habe hier super aktuelle Sachen recherchiert und was er wollte, war, dass wir irgendwelche Wirtschaftstabellen aus Büchern kopieren und die da einkleben und sowas hatte ich halt nicht gemacht und deswegen war das nicht die Aufgabe nicht erfüllt, weil und dann hat er mir glaube ich noch 1 Punkt mehr gegeben, aber das war wirklich, dass ich dachte, der weiß es überhaupt nicht zu schätzen, was ich hier gemacht habe. Internet. It's the Internet. Und da hatte bestimmt keins. Ja, und ich glaube, der hat es nicht verstanden. Und ich fürchte manchmal, vielleicht gibt es heute noch Lehrer, bei denen das so ist. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich gar nicht mal eine Situation, die auf damals beschränkt ist. Apropos Tagesaktualität, was mir noch einfällt zu meinem frühen Internet, was ja auch so, 98, 99 rum, die erste Big Brothers Staffel. Erinnert ihr euch? Und dann gab es 99, ja. 99 und konnte man halt im Internet, konnte man dann über den Real Player in so einem ganz kleinen Fenster mit einer unglaublich schlechten Verbindung in den Big Brother Container gucken. Und wir haben das zu Hause tatsächlich gemacht. Und ich glaube, das war auch noch die Netscape-Zeit. Also dieses lange Laden und dann der unheimlich ätzende Real Player. Oh Gott, ja. Verfolgen da. Ich merke, die Nicole kommt mir sehr pionierinnenhaft vor. ich muss sagen, ich entpuppe mich hier gerade als totale Spätzünderin, was das anging. Das war, wie gesagt, immer so alles sehr, sehr, ich weiß nicht, ich guck mal hier rein, ich guck mal da rein. Und wie gesagt, auch mit dem Bloggen relativ spät. Wobei das Lustige war, ich hatte meinen Computer schon total lang. Also Computer war immer präsent in meinem Leben. Ich hatte den mit 14, meinen ersten, auch zur Konfirmation. Da habe ich mir wahnsinnig gewünscht. Aber halt, weil ich gespielt habe da drauf. Und dann fand ich es auch immer toll, dass man halt so Sachen machen konnte wie Texte schreiben oder so. Aber irgendwie dieser Drang nach, ich möchte da ins Internet und da auch Dinge reinmachen und da war ich sehr, und auch dann mit dem Today-Blog war es so, dass ich überhaupt nicht, das hatte ja so eine richtige Community, das war ja auch immer der Gedanke, auch bei Anvil oder so, dass man sich dann gegenseitig liest und irgendwie auf so einer Startseite oder sowas dann Blogs angezeigt wird, man geht dann da drauf und ich hatte das Gefühl, niemand liest mich, ich lese auch keine Blogs. das war alles nur so im luftleeren Raum, naja. Ich finde das total seltsam, dass also sozusagen mit den Blogs, als ich so angefangen habe, Blogs zu lesen, also ich fühle mich da überhaupt nicht pionierig oder so. Ich war ja da okay, ich war schon 18, aber ich bin halt noch zur Schule gegangen und als ich angefangen habe, Blogs zu lesen, die anderen waren alle so Erwachsene, die geschrieben haben. Es gab halt entweder diese schicken Teenie-Blogs, die auch teilweise ein bisschen düster waren oder so fanorientiert oder halt die Austauschblogs, die auch so ein Ding für sich waren, aber so die Blog-Blogs mit Anvil und Today und WordPress, das waren alles die Erwachsenen und ich habe halt gemerkt, dass ich inhaltlich so wenige Zugänge, also naja, es war schon interessant, die Sachen alle zu lesen, aber wenn ich da irgendwas kommentiert habe und ich habe bei manchen auch was kommentiert, dann war das halt wie so ein Teenie, der irgendwas kommentiert auf deren Seiten und total seltsam, also so ganz außen vor, obwohl irgendwie mittendrin. So ein bisschen dieses Gefühl wie, du kommst in eine Kneipe rein und plötzlich drehen sich alle um, weil so, was machst du denn? Ja. Also. Aber was mich ja noch interessieren würde, weil das hängt wiederum nochmal ganz ganz eng mit einer anderen Phase zusammen, die muss dann so irgendwie zwischen 96, 99 gewesen sein bei mir, wann ihr quasi zum ersten Mal eine Person getroffen habt, die ihr übers Internet kennengelernt habt. Oh, weil das Gott. Ist ja, also es ist ja big fucking deal gewesen so. Und ich habe das damals auch alles immer noch ziemlich von meinen Eltern geheim gehalten, weil ich dann immer nicht wusste, das war dann immer so dieses Klischee, oh, die sind alle Axtmörder. Und ich musste schon immer gucken, weil ich habe, wie gesagt, ja auch viel über Musik gemacht und hatte dann teilweise einige Leute, mit denen wir uns Mixtapes regelmäßig hin und her geschickt haben. Die habe ich heute immer noch. Wie schön. Ich glaube, ich gar nicht mal mehr abspielen kann, aber so richtig liebevoll zusammengestellt. Ja, genau, dieser eine Spanier, mit dem ich dazu tun hatte, der hatte mir dann lauter spanische Bands irgendwie, die aktuell gut sind, zusammengestellt und ich ihm dann irgendwie lauter deutschsprachige oder deutsche Musik so, die brauchbar war. Cool. Also voll multikultureller Austausch auch. Ja. Aber da musste ich dann eben auch immer gucken, wenn das in der Post war, dass meine Mutter, dass ich irgendwie was als Erklärung unterjuble, warum ich jetzt plötzlich Post aus Spanien bekomme. Ach, krass. Ach, das ist ja irre. Ja, aber wie war das für euch? Also wisst ihr noch, wer das war und wie sich das so anfühlte? Ja, weiß ich gar nicht. Also ich meine, nur noch zu den Eltern. Also bei mir war das total begleitet. Also auch mein erster Chat und so. Meine Eltern haben das da schon mitgelesen und haben auch geguckt. Und dann, als er nach dem Alter gefragt war, und der war auch halt 12 und so. Mhm. Der Richard, das weiß ich noch. Hallo Richard. Hallo Richard. Das war dann okay, dann durfte ich, ne? Deswegen habe ich da auch wirklich selber nicht so viele Schritte machen können. Aber ich glaube, dann habe ich bei mir ging diese ganze Brieffreunde und Freundinnen-Sache so groß. Ich habe das dann einfach so benutzt, wie man eben früher hat man dann halt ich habe dann in der Wendy dann natürlich so Brieffreundinnen gefunden. Und so habe ich dann das Internet auch benutzt, auch für Brieffreundinnen. Und das ist auch geil, so rum ranzugehen. Genau, also ich habe das sozusagen dann auch eben mit dem Blog später, naja, nur um mit meinen Freundinnen, die ich ja schon hatte, dann weiter zu kommunizieren. Und dann über diese Brieffreundschaften kam dann halt auch so, da hatte ich wirklich sehr, sehr lange, wo wir uns jeden Tag geschrieben haben aus Dresden. Krass, wie man das in dem Alter konnte. Ja, ich weiß auch nicht, wir hatten irgendwie zu wenig. Aber das weiß ich noch, das war also mein zweiter Brieffreund dann aus dem Internet. Ich habe den auch über den Chat kennengelernt und ich glaube, das war dann sogar so ein Chatroom wie Brieffreunde irgendwas. Mhm. Ich erinnere mich leider nicht mehr so genau. Und dann weiß ich noch, und dann haben wir uns irgendwie in Berlin oder in Dresden getroffen und ich war damals schon so ein bisschen obsessed mit meiner Körpergröße, weil ich irgendwie größer bin als ich, ja irgendwie 1,77, das ist dann irgendwie größer als einige Frauen und als einige Männer. Und dann war ich so enttäuscht, weil das war so ganz kleiner. Oh, okay, ja. Und ich hatte mir schon so, also ich weiß nicht, das war halt eine Brieffreundschaft mit einem Jungen damals, das war dann schon aufregend und man wollte dann schon immer so erster Freund vielleicht und so. Aber der war ganz großartig, wir haben uns trotz seiner Größe weitergeschrieben und weiter getroffen und alles, aber ja, das war bei mir dann in diesem Kontext, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, 16, so um den Dreh. Ja. Ich merke jetzt aber schon, dass da schon so eine krasse, also ein ziemlicher Sprung ist, obwohl wir jetzt alle jetzt nicht super weit auseinander liegen im Alter, aber dass zum Beispiel halt meine Freunde, die ich damals hatte, also diese ganzen Freundschaften entstanden nicht übers Internet, weil wir einfach nicht in diese Internetnutzung so reingefunden haben. Weil es, als es anfing, war es halt einfach noch so es gab noch nicht so viel sozusagen und wir hatten doch nichts. Ja, und wenn man dann nicht gerade, ich weiß nicht, also ich hatte das Gefühl, dass weil man nicht dieses einer sagt in der Schule, hey, ich benutze da diese coole Sache, probier das doch auch mal aus. Ich war dann halt eben schon nicht mehr in der Schule, sondern im Studium und dann war das eher ja so studienorientiert, dann hatte man natürlich dafür das, aber irgendwie, wie gesagt, das ging dann tatsächlich erst los mit, dass ich mich tatsächlich mit den Freunden, den tagtäglichen Freunden, ging das echt erst mit StudiVZ los, ja. Okay. Und da war ich mit dem Studium ja auch schon fast wieder fertig, als das aufkam, das war 2000. Ich bin sehr stolz, ich hatte das nie. Oh, ich hatte das. Doch, und das war auch tatsächlich was, und deswegen komme ich auch drauf, weil ich glaube, das muss tatsächlich die erste Sache gewesen sein. Ja, 2006 fing es, Sommer 2006, da kam das gerade so auf und wurde groß in Deutschland. Ja. Und es war ja eigentlich nur ein Facebook-Klon, was man damals nicht wusste, weil ich nicht mal Facebook kannte. Ja, ich Und da war ich, wie gesagt, auch schon wieder mit dem Studium fertig, aber egal, wir sind dann da alle rein, weil es war das Einzige, was es in der Form gab und wo auf einmal jeder drin war. Und ich meine, da war das, dass ich mich mit Leuten über die Serie Veronica Mars unterhalten habe oder so. Geil. Also man ist nämlich da dann auch, hat alle möglichen schwachsinnigen Gruppen aufgemacht. Also wirklich viele einfach nur so aus Spaß. Und die Gruppen waren ein bisschen so wie dein Steckbrief mit so, also ich habe das ganze MySpace-Ding habe ich komplett liegen lassen und für uns war das dann nur, wir machen irgendwie Quatsch mit diesen ganzen Gruppen und das war so ein ziemlicher, also das war auch echt lustig und sehr kreativ. Wir haben da also wirklich allen möglichen Blödsinn gemacht und ich meine, das wäre darüber gewesen, dass ich mit einer in Kontakt kam und wir uns dann irgendwie gegenseitig habe ich ihr dann diese Folgen, die ich hatte, weil das war nämlich dann auch die Hochphase des, für mich jedenfalls, des Runterladens und Brennens. Also ja, wo man schon mehr konnte als, also man konnte mehr als nur einzelne Lieder, sondern die Verbindung war mittlerweile so gut, dass man anfing hier Serien runterzuladen und so. Und ich hab damals Torrents gemacht halt. Und heute mache ich das nicht mehr. Es ist alles nicht den halben Tag für eine MP3 irgendwie. Oh mein Gott. Ja, genau. Und dann war das so großartig, dass man es dann hatte. Ja. Das hat ganz lange drauf gewartet. Ja. Ich mit meinem ersten habe ich dann, egal, ich will nicht abschweifen. ich wollte eigentlich nur erzählen, ich habe also mit diesem Mädel dann, haben wir uns dann irgendwie, habe ich ihr die Folgen geschickt und dann hat sie mir noch irgendwas zurückgeschickt und mir Musik aufgenommen und das fand ich total toll damals. Ich sagte, und ich habe dann irgendwann auch ein Foto von ihr halt auf StudiVZ gesehen und das war eigentlich alles. Also wir haben uns nicht mal wirklich getroffen, aber das war sozusagen mein erster und schon das fand ich so krass, ich habe irgendwie so eine Person kennengelernt, die ich gar nicht kenne. So. Ja, aber wie gesagt, bei mir war das alles offensichtlich spät. Ja, bei mir war das tatsächlich auch ein bisschen früher mit dem Leute-Treffen und das klar. Das wundert mich jetzt nicht. Das passt in diesen. Wahrscheinlich Nicole Early Adopter. Wahrscheinlich auch so 99, 2000 hat dann auch der Harry Potter Fanchat, hpfc.de, eine größere Rolle gespielt und da habe ich dann erstmal eine kennengelernt, die auch meine Brieffreundin wurde, aus Österreich, die hatte irgendeinen Namen mit Slytherin. Und du hast ihr vertraut. Wait. Genau, und die wurde dann eine sehr gute Brieffreundin, die habe ich dann tatsächlich auch in Salzburg mal besucht. Oh, cool. Und was es dann auch gab in diesem Harry Potter Fanchat, habe ich jemanden kennengelernt, der nannte sich Erzengel Michael und der hat gesagt, er sei 17 Jahre alt und ich habe ihm auch vertraut und wir sind auch wir hatten dann auch E-Mail-Kontakt und so weiter und haben dann auch Adressen ausgetauscht. Also ich war dann auch sehr vertrauensvoll. Und der hat mir dann irgendwann später hat sich rausgestellt, der hat mir dann auch seine Bücher geschenkt, dass das tatsächlich ein 40 Jahre alter Mann war, der aber auch total nett und so. Und das war auch ganz interessant, weil diese Bücher, die hatten dann auch so ein bisschen. Not all Erzengel. ich glaube, so ein bisschen einen homoerotischen Unterton, wo es um eine Beziehung geht, also irgendwie mit Atlantis und so ein ein Mann in seinem Alter ungefähr, der eine Beziehung anfängt mit so einem Boy in Atlantis. und so. Und genau, das war sozusagen mein erster Mann, der sich ausgibt als ein junger Mann oder Jugendlicher, was dann aber auch eine ganz harmlose Sache war. Den habe ich dann nicht getroffen. Aber ich habe dann, genau, ich habe in die, und jetzt habe ich ihren Namen vergessen, es ist mir total peinlich, tut mir leid, falls du diesen Podcast zufällig hörst. Und ich war dann auch viel in Foren unterwegs, also ich war, glaube ich, in einem Linkin Park Forum, da habe ich, glaube ich, niemanden getroffen. Und dann war ich halt 2001, als sozusagen meine, heute würde man wohl sagen, Emo-Phase anfing, war ich im Rote Tränen Forum. Und da gab es dann auch regelmäßig Forentreffen und das war auch immer eine sehr nette Sache, wo man sich dann auch einzeln mal mit Leuten getroffen hat. Genau, und dann hat sich das ziemlich ergeben, dass immer, wenn ich irgendwo in so einem Internetraum, der so eine Gruppe war, unterwegs war, ich dann auch Leute getroffen habe, was sozusagen sich dann auch nahtlos weitergeben hat zu Twitter. Ich wollte gerade sagen, das klingt ja ganz ähnlich wie ja, das jetzt stimmt. Heutzutage, oder? Genau. Aber das ist lustig, also bei mir war es auch ähnlich. Wie gesagt, ich muss auch irgendwie 97, 98 gewesen sein. Und ich habe zu der Zeit sehr, sehr viel, also ich war total großer Fan von Fritz, also der Jugendradiosender in Berlin-Brandenburg. Und habe da also nicht nur ganz viel gehört, sondern auch immer geguckt, was es noch so gibt. Und die hatten einerseits, kennen heute Leute den Johnny Häusler von Spreeblick. Der hatte damals da eine Radiosendung jeden Dienstagabend, den Soundgarden, und der hat da für den Zeitraum, wo er die Sendung gemacht hat, immer einen Studio-Chat aufgemacht. Das heißt, dann gab es echt immer, also da konnte jeder irgendwie rein, aber es gab auch immer so einen festen Kern an Leuten, die irgendwie regelmäßig dann da jeden Dienstag irgendwie waren. Das war dann, und irgendwann gehörte ich da auch dazu so, das ist irgendwie ganz nett. Was einzig doof war dann so, die haben sich dann teilweise eben auch, weil viele von denen in Berlin waren, dann immer mal so getroffen, das fiel für mich dann weg, weil da durfte ich nicht. Das war dann wieder der Axtmörder. Aber das ist halt lustig, weil damals hätte ich halt nie gedacht, dass Johnny Häusler, den ich da als Moderator irgendwie höre, geschweige denn den ich mal später als Blogger wiederfinde. Also ich habe den dann irgendwann aus den Augen verloren, dann habe ich irgendwann mitgekriegt, ach Spreeblick, das ist ja der. Als das war ja mit so das erste wichtige Blog in Deutschland oder in der deutschen Bloglandschaft. Und dass der mal irgendwann quasi mein Chef sein würde, das war da auch, also es ist lustig, wie das irgendwie nachhinein sich sozusagen weiterentwickelt hat. Aber da habe ich mich mit einem aus dem Studio-Chat getroffen mal, um auch, wie soll es anders sein, in einem Plattenladen sich die neuesten Erscheinungen irgendwie anzugucken. Wie gesagt, alles das klingt total sehr romantisch. Sehr musiklastig. Ja, also da ist auch nichts draus geworden, so weiter, aber also wir waren tatsächlich dann immer noch in Kontakt, aber das war so die erste Person, Henning hieß er. Hallo. Genau. wo wir uns da wirklich verabredet haben und wo das auch einfach wahnsinnig aufregend alles war irgendwie für mich, weil ja, wie gesagt, erste Person außerhalb des Internets treffen. Und was dann aber nochmal große Sache war, bei Fritz gab es auch noch einen eigenen IRC. Und das war interessant, weil da waren nochmal ganz andere Leute drin als in diesem Studio-Chat. Und da war aber auch so eine Bande, die sich irgendwie regelmäßig da ausgetauscht hat. Und da war ich dann auch. Und die haben dann tatsächlich so ein Channel-Treffen mal organisiert in Berlin. Und da habe ich es dann hingekriegt, das wieder so hinzudingsen, dass meine Eltern geglaubt haben, ich würde bei meiner besten Freundin übernachten. Und hallo Mama. Hallo. Besteht eine Chance, dass deine Eltern diesen Podcast hören? Sie wissen das mittlerweile schon. Sie wissen das mittlerweile da klingelt schon. Klingelt das Telefon. Ja, nee. Und dann haben wir da halt auf einen Schlag, aber ich habe dann auch meine beste Freundin mitgenommen tatsächlich, die damit überhaupt nichts zu tun hatte, interessanterweise. Und ich so meinte, ja, aber die sind alle ganz nett, aber komm mal mit so. Also ich wollte schon irgendwie Backup haben auf eine Art. Und dann haben wir aber einen super Abend irgendwie mit einem Haufen Leute irgendwie verbracht. Und es gibt sogar eine Person, mit der bin ich heute immer noch in Kontakt, deswegen Martin. Und es ist so witzig halt irgendwie, weil ja, wie das dann sich so weiterentwickelt hat. Aber es war auf jeden Fall dieses Gefühl von Personen zu treffen, die man online kennengelernt hat und wo man eben ja auch vielleicht schon so eine gewisse Beziehung einfach aufgebaut hat. Das ist ja heute auch immer noch super spannend. Also ich meine, Nicole, du bist das beste Beispiel. Das war ja alles so, wie aufregend das war. Oder auch bei Lucy, bei dir war ich auch total aufgeregt. Das war so, ist auch so dieses klassische, oh, ich finde die so voll cool auf Twitter. Ja. Ich glaub, das ist aber tatsächlich für mich erst mit Twitter passiert. Mm. Also für mich war tatsächlich das Erste, wo das für mich richtig funktioniert hat, so dass ich Leute auf eine Weise kennengelernt habe, dass ich dann auch wusste, ich will die jetzt mal treffen. Mm. Und werde ich dann vielleicht auch, weil wir gehen auf irgendeine Veranstaltung, naja, klassische Republika oder so, und dann ist man so, oh, okay, ich kann den Twitter-Namen irgendwie auf dem Schild lesen oder so. Mit, ob es da so Schnittmengen gibt. Ja. Ja. Und wirklich, da hat nichts bei mir vorher wirklich funktioniert. Mir ist jetzt noch eingefallen, ich war auch dann auch so musikmäßig, dann Mitte der 2000er war ich im Introforum. Oh Gott, da war ich auch. Aber ich habe da auch, und da habe ich immer gesehen, dass die alle 1000 Freunde haben und irgendwie, und ich hatte dann mal so 3 und die kannte ich aber auch nicht, und ich wusste immer nicht genau, was ich schreiben soll, und die hatten alle so viel zu sagen und ich war wirklich sehr, sehr zurückhaltend, und auch da war das dann, dass dann da so ein Flirt zustande kam, bei dem es halt im Prinzip schon eher auch so um das Flirten ging und um den CS, wie auch immer. Und ich glaube, der wollte mich dann auch mal treffen, und da habe ich dann aber wirklich total einen Rückzieher gemacht und so, nee, da war ich Mitte 20, war noch so, könnte ja ein Axtmörder sein. Ist ja auch nicht verkehrt, da vorsichtig zu sein, aber es gab keinen Grund zu glauben, dass er ein Axtmörder war eigentlich. Aber ja, das ist interessant, weil, und ich meine, StudiVZ, da hat man keine neuen Leute kennengelernt, weil das war für die Leute, die man schon kennt. Ja, genau. So wie Facebook dann auch, dass ich schon vergleichsweise früh hatte, über eine Freundin, die im Ausland war, und dann so, ja, nee, wir haben ja alle Facebook und so. Aber ja, und erst mit Twitter tatsächlich habe ich die Blogosphäre nochmal entdeckt. Ich war dann fast schon zu spät für alles eigentlich und so weiter. Ja. Mhm, cool. Na, dieses für spät zu alles daran, also so fühle ich mich auch immer. Also es war immer so, ich war dann irgendwo drin und eben, genau, andere hatten dann schon immer irgendwie 5000 mehr, was auch immer, Freunde, Freundinnen, Blogs oder keine Ahnung. Ich habe mich auch halt, ja, eben, ich glaube, da kommt dazu, dass ich auch so dieses ganz, so ein ganz, eine ganz verträumte Kindheit hatte, und mir ist so eingefallen, ich hatte auch so Musical, was ich ganz toll fand, das war so ein Pferde-Musical. Aber wirklich, oh mein Gott. Ja. Und ich weiß noch, ich habe dann in der Gärtnerei gearbeitet und habe mir diese Tickets erarbeitet. Aha. Ich war 5-mal in diesem Musical drin, und wow. Das war, Das ist aber richtig gut gewesen. Ja, nein, also ja, aber ich war sehr verliebt in den einen Akrobaten. Aha. Und der Jaroslav, genau. Und da gab es dann nämlich auch ein Forum auf dieser Zauberwald-Seite, also das war das Zauberwald-Musical. Da gab es auch, glaube ich, noch Teil 1 und 2, keine Ahnung. Und da haben wir im Forum, da war ich nicht die Einzige, die in den Jaroslav verliebt war. Oh nein. Aber ich war die Einzige, die so verrückt war, dass sie tatsächlich eben fünfmal da war. Und dann auch tatsächlich, eben, das war hier in Berlin, dann zu den Wohnwagen gegangen bin. Also ich bin dann so, ich wollte unbedingt ein Autogramm, und er hat nicht geschaut. Irgendwie ist dann von der Bühne runter, also aus der Manege raus. Und dann war ich so, ich habe mich jetzt die ganze Zeit darauf vorbereitet, dass ich sein Autogramm kriege. Und dann habe ich irgendwie so eine absurde Übersprungshandlung, keine Ahnung, ich bin dann einfach in diese Wohnwagensiedlung da gestampft von den Akrobaten. Und dann habe ich auch irgendwen gefragt, so Jaroslav und so. Und dann hat er mich tatsächlich zu seinem Wohnwagen gebracht. Und dann habe ich angeklopft und so. Und dann kam der tatsächlich raus und so. Oh mein Gott, also wirklich so voll krasse Körperstarre. Aber ich habe es irgendwie hingekriegt, ihm das Heft zu geben. Und er hat mir sein Autogramm gegeben. Und hast du es echt durchgezogen? Ich habe total durchgezogen, bin total high nach Hause und habe halt darüber eine Geschichte geschrieben. Ah. Und diese Geschichte habe ich dann in diesem Forum veröffentlicht. Und da waren 2 Mädchen, waren total begeistert davon. Und da haben wir uns dann nämlich auch irgendwie in Berlin getroffen. Ich weiß gar nicht, warum wir uns dann getroffen haben, aber dann haben wir die ganze Zeit nur darüber geredet, wie toll der doch ist. Und dass wir den und so gern. Und was mich aber so irritiert hatte, war, dass die waren nämlich verlobt mit 2 anderen Akrobaten aus dem Musical, was so total absurd ist. Und ich so, warte mal, ihr seid verlobt, aber so, wenn der, da habe ich so gefragt, naja, und wenn der Jaroslav jetzt aber euch toll fändt, was würdet ihr machen? Und die so, naja, dann würden wir den heiraten. Oh wow, okay. Wie alt waren die denn? Ja, warst du? Ich so um die 12, 13, so um den Dreh. Und ich fand das so, ja. Was? Verlobt? Ja, verlobt halt, ne? So wie irgendwie in der Schule dann plötzlich alle anfingen, irgendwie mit ihrem Freund verlobt zu sein oder irgendwie einen Ring zu haben, ne? Also verlobt, das war irgendwie so, ja, sind wir jetzt verlobt? Ja, okay. Also das war halt so, also auf so einer ganz naiven anderen Sache, aber ich fand das so absurd, so diese, ich weiß noch, wir haben uns am Alex getroffen, am Alexanderplatz bei der Weltzeituhr, natürlich. weil auch wenn man aus Berlin kommt, kennt man keinen besseren Ort hat. Das Lustige ist, dass diese Geschichte irgendwie für mich so 80er klingt. Dabei kann es gar nicht sein. Nee, genau. Aber ich fühle mich auch durchaus so naiv. Und ich finde das allein mit dem Pferdemusical schon toll. Ja, genau. Genau, aber das war dann auch so eine Begegnung, wo ich dann irgendwie im Nachhinein auch dachte, krass, und die treiben sich in diesem Forum rum und keine Ahnung. Und, finde ich toll. Naja. Wir wollten über Inhalt sprechen und jetzt sind wir schon bei Akrobatenliebe. Ja. Ich finde das großartig. Ja, ja. Das passt auch zum Internet. Auf eine Art. Ja. Was ich mich gerade noch frage, ich weiß nicht, ob das, wie viel Zeit wir noch haben, aber was ich ja auch immer spannend finde, ist so, wie ihr Nicknames ausgewählt habt. Also ob ihr dann quasi immer einen für einen Ort hattet oder mehrere. Ja. Und was ihr überhaupt dann, habt ihr euren richtigen Namen genommen und da irgendwas draus gemacht oder war das so ganz was anderes? Also bei mir waren es obviously lauter Songtitel. Welche? Magic Pie hatte ich ganz lange. Das ist ein Song von Oasis. Ich hatte auch mal Magic Pie, das ist ja süß. Ja, das klingt total auch super. Was hatte ich noch? Scent of Summer von, das war irgendein Lied von Cooler Shaker. Also auch eine Band, die heute kaum noch jemand kennt, glaube ich. Aber da war ich auch sehr hinterher, als die irgendwie gerade draußen waren. Und also eigentlich kam dann ja auch relativ bald diese Martha Dear Geschichte, was ja wiederum auf den Song Martha My Dear von den Beatles eine Referenz ist. Ja, also das war ja immer irgendwie so in dem Kontext. Ja, ich glaube, ich hatte ganz lange meine Timmy-Fan-Phase. Stimmt. Timmy-Fan. Wobei ich das lustig finde, weil es ja heute, ist es ja im Prinzip noch genauso, ne? Die auf Twitter manche nix. Also ja. Ich meine, Bieber-Fan und Justin Forever-mäßiges, das gibt's ja wirklich zuhauf, immer noch. Also, das ist gar nicht. Und wir dürfen nicht vergessen, hatte ich ja neulich, erst habe ich mich sehr amüsiert, ich hatte neulich einen Hater-Reply von irgendwie Pipi-Mann 3000 oder so. Also, anything is possible. Ja. Ne? Ja. Ich bin sogar eher auf Twitter wieder eher. Also, Twitter hält dazu so ein, dass man irgendwie, man muss ja auch irgendwas finden, was noch nicht belegt ist. Und dann zumal du ja diese Optionen hast, ne? Du kannst ja trotzdem deinen richtigen Namen noch anzeigen lassen, nur dass der Twitter-Handle halt anders ist, ja. Genau, deswegen war ich da, glaube ich, gar nicht so kreativ. Und ich fand es dann auch immer ganz toll, wenn Leute das dann als Timmy abgekürzt haben, weil irgendwie ich war so verliebt auch in den Sänger natürlich. Ich habe den ein paar Mal live gesehen, der ist echt cool. Ja. Ja, ich finde ihn bis heute ganz großartig. Also der hat mich mein Leben lang begleitet und das war lustig. Also für alle, die ihn nicht kennen, das ist ein Chansonnier, ein Deutscher, und ich habe mich in den verliebt, in Anführungsstrichen, mit 11 oder 12. Wow. Und war dann halt super immer die Jüngste, auch in dem Tim Fischer Forum und so, und ich hatte dann immer so den Welpenbonus. Ich habe dann so Bilder mit ihm bekommen und das war ganz toll. Genau, aber ansonsten war zum Beispiel bei mir dann auch, er hatte so eine Indianerphase und dann gab es so Indianerfilme, die ich so geguckt habe, aber nicht so ganz coole so Winnetou-Sachen oder so, sondern Little Indian, sowas ganz Absurdes, und da gab es dann auch so da gab es dann auch so Indianernamen, mit denen ich mich dann immer eingeloggt habe und so. Und dann immer so aus meiner Fantasiewelt dann die Nicknames dann so benutzt. Ich glaube, mein, also eine Zeit lang so der dominanteste Nickname war Nicole Black. Und zwar nicht, weil ich zufällig auch gerade in so einer Gothic-Phase war, sondern die Gothic. Sondern das auch aus der Harry Potter-Fan-Zeit in Anlehnung an Sirius Black. Und zwar, weil ich mir irgendwie vorgestellt habe, und dann bin ich verwandt mit Sirius Black. Aber mein Crush war Remus Lupin. Und sozusagen über die Beziehung, war ich dann Nicole Black. Und das ist dann irgendwann weggegangen. Und dann war ich Lulu in verschiedenen Formen. Lulu, also L-U. Also eigentlich L-U, L-U, aber halt meistens L-U-E, L-U-E, weil Internet und so. und ich weiß überhaupt nicht, warum. Vielleicht, ich war 15, und dann habe ich immer Lulu gesagt. Also das war random. Und dann gab es das Schlossgespenst Lulu von der Augsburger Puppenkiste. Und es war irgendwie, fand ich irgendwie cool. Und das ist dann ziemlich lange geblieben. Und ich glaube, oh mein Gott, es gibt sehr, sehr viele peinliche Sachen unter den beiden. Du musst auch nicht alles sagen. Lass alles raus. Please, no one Google that. Genau, aber ich glaube, das war's. Also es gibt, ich habe total viele E-Mail-Adressen und total viele Nicknames für irgendwelches Zeug, die ich mir überhaupt nicht mehr merken kann. Aber das waren so die beiden Dominanten vor Nicole von Horst. Also ich hatte, wie gesagt, ich habe ja sowieso offensichtlich überhaupt nichts gemacht. Das ganz lange. Nein, aber ich hatte dann irgendwann, hatte ich zumindest immer, wenn ich mal irgendwo was gemacht habe, hatte sich so ein Name eingebürgert und zwar Juki. Juki, weil, und der das, woher das kam, war so völlig random. Und zwar gab es zu der Zeit, ich glaube, es war eine Pepsi-Werbung. Und da, und das war so dieses, hör auf deinen Durst, irgendwie. Und da, ja, und da war irgendwie so ein Typ, der sozusagen, also im Prinzip war das so ein bisschen Meta, weil sie so, ja, lass dir nichts einreden und hör nicht auf irgendwelche blöde Werbung, wo Leute dir erzählen, was für einen Drink du trinken sollst, ja. Und dann wurde so eingeblendet, halt in dieser Werbung wurde sozusagen wie auf dem Fernseher eine andere Werbung eingeblendet, wo so ein gelangweilt aussehender Sportler irgendwie dieses, so eine Flasche in die Kamera hält und sagt, ich liebe Juki. Und das war dieser Drink, also dieser, ne, sie haben halt sozusagen so alle möglichen, lass sie nicht irgendwelchen blöden anderen Getränke aufschwätzen, sondern trink Pepsi, so, weil dein Durst sagt, Pepsi is the best. Wir sind übrigens nicht gesprochen. Nein. Als ich euch gerade frage. Ich finde das. Von AOL. Stimmt. Oder Harry Potter. Ja. Naja, das, und ich weiß nicht warum, aber das ist mir damals einfach so zufällig im Gedächtnis geblieben und ich fand dieses, wie das sagt, diese, ich liebe Juki. Ich habe übrigens versucht, diese Werbung zu finden mal, weil ich glaube, ich habe schon mal bei Leitmotiv dem Podcast darüber geredet, weil der da immer fragt, wo man seinen Nickname her hat. Und das wäre nämlich der gewesen, den ich auf Twitter mir auch gegeben hätte, aber der war in jeder Form belegt, sozusagen. Und ja. Und das war es im Prinzip. Dann kam Autofokus. Und woher Autofokus kam, könnt ihr bei Leitmotiven nachhören. Ja. Dann gut, den Link packen wir dann auch wieder auch in die Liste. Das ist gut. Das ist aber auch eine schöne Fragerunde dann mal. Ja. Aber es ist auch eine komische Vorstellung. Also so, wenn du jetzt nicht Autofokus wärst, sondern Juki. Ja, ja, ne? Wo ich dann auch dachte, Autofokus klingt ein bisschen cooler irgendwie. Ja. Ich wurde schon mal auf Instagram gefragt, ob ich den verkaufen würde. Oh, echt? Ja, krass. Bisschen weird. Also auch so total dann immer wieder und dann habe ich den irgendwann geblockt, weil ich so, what? No. Ich glaube so Leute, die irgendwas mit Kamera machen wollen, ja, manchmal finden den manchmal super, super gut und Nein, behalte ihn. Der ist ja mittlerweile auch stark mit dir verknüpft, ne? Also das, ja, finde ich auch immer spannend, wie dann eben solche Namen lustig, einfach das, auch. Dass mich Freunde dann irgendwie Frau Fokus nennen, ja, oder. Genau. Ja. Süß. Ja, oder Leute, die sich bei mir dann wundern, dass ich nicht Martha heiße. Ja, genau. So, ja, gut. So. Ja. Ja. Da haben wir doch jetzt einen schönen Überblick bekommen. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht, jetzt auch nochmal mitzukriegen, wie ihr da so reingerutscht seid. Ich glaube, das ist noch längst noch nicht abgeschlossen. Ja, aber ja. Als Einstieg fand ich das jetzt sehr super. Mhm. Ja, ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern an den Empfangsgeräten hat es auch Spaß bereitet und sie schalten beim nächsten Mal wieder ein. Ja, wir haben vor, das jetzt regelmäßiger zu machen, genau, und zu wechselnden Themen und wahrscheinlich auch in wechselnden Besetzungen. Also im Prinzip kleine drei zum Hören. Ja. Ja. Lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat und wir versuchen noch mal eine kleine Linkliste zusammenzustellen mit den Dingen, die wir so haben fallen lassen, damit ihr auch wisst, wenn von Tim Fischer die Rede ist, genau, in wen Annika so verschossen war. Das, genau. Oder das Pferd im Nebel. Genau. Okay. Ja. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.